Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Codewort Popkultur. Diesmal das Thema Black Panther. Nach Wochen reihen wir uns jetzt also auch ein in die vielen Podcasts zu Black Panther. Wir waren, glaube ich, genauso begeistert wie viele andere auch. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir uns so lange Zeit gelassen haben. Wenn mir etwas richtig gut gefällt, dann muss das für eine Weile auch manchmal etwas ruhen und einfach nur mir gehören und nicht direkt auseinandergenommen werden. Aber weil ich auch von anderen Freundinnen darauf angesprochen wurde, machen wir jetzt doch noch eine Folge dazu, weil wir ein paar Dinge zu sagen haben. Bevor wir einsteigen mit Black Panther, sagen wir aber noch mal was anderes. Wir haben vor ein paar Wochen ein Hallo in die Atmosphäre geschickt und aus dem Anlass, weil wir zu iTunes und anderen Podcast-Apps wollten, wir haben es immer noch nicht geschafft und deswegen nutzen wir jetzt diese Black Panther-Folge, um es nochmal zu tun. Und zwar geht es darum, wir haben ja schon Zuhörer und Hörerinnen, auch ohne auf den großen Plattformen zu sein, und denen wollten wir, bevor wir da hingehen, einfach auch schon mal Hallo sagen. Wir wissen, dass es euch gibt und finden das schön. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch auch mal bei uns melden. Wir haben dafür ein Kontaktformular eingerichtet in diesem Post oder eben im vorletzten Post, meine ich. Und unsere Fragen an euch sind einfach, wer seid ihr? Was habt ihr, wie seid ihr auf unseren Podcast gekommen? Weil wir ja hauptsächlich auch Agents of S.H.I.E.L.D. machen. Was gefällt euch an Agents of S.H.I.E.L.D.? Und was schaut ihr euch sonst noch gern an? Oder was hört ihr sonst noch für Podcasts? Wir sind auch immer gespannt, auf neue zu entdecken. Und dann, das ist eine Frage, das ist ein bisschen schwierige Wünsche für die Zukunft, nehmen wir auch entgegen. Allerdings machen wir wirklich nur, was für uns in den Kram passt, weil wir das sehr, sehr, sehr neben allem anderen machen müssen. Aber manchmal kann man ja Wünsche auf eine besondere Art dann doch wahrnehmen. Mal sehen, vielleicht können wir sie einbauen. Und die letzte Frage war dann, habt ihr Fragen an uns? All das findet ihr aber nochmal in unserem Blogbeitrag auf feministpodcastagency.wordpress.com. Und dann machen wir jetzt weiter mit, oder fangen erst richtig an, mit unserem Podcast zu Black Panther. Wir sprechen natürlich über die Frauenfiguren in diesem Film, die einfach absolut Hammer sind. Dann möchte ich auf jeden Fall auch, und bei Nuria bin ich gespannt, was sie dazu meint, zu T'Challa als afrikanischem Diplomat sprechen und Eric Stevens Killmonger als Gegenbild oder eben auch als Ergänzung von T'Challa. Und dann habe ich über eine Freundin, wurde ich auf eine Kritik oder Rezension, ja, oder einen Diskussionsbeitrag von Slavoj Žižek hingewiesen, wo ich auch was dazu sagen will. Und auch sie selber hat eine Frage abgeworfen, auf die ich genauer eingehen möchte. Da geht es nämlich um Identifikationsfiguren in dem Film. Und ich glaube, dass der Film dafür ja sehr spannend ist. Und das ist dann auch unser Abschluss, wo wir über die Bedeutung des Films für Repräsentation und Identifikation sprechen. Genau, das sind so unsere Punkte. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit den tollen Frauenfiguren in dem Film. Nuria, wie ging es dir denn mit denen? Ja, sehr gut. Ja, die waren super. Weil es war, wir hatten einerseits mit Shuri eine Figur, die hat mit Intelligenz, mit Wissen, mit Know-how brilliert. Dann haben wir auch die Kämpferfiguren, die Wächterfiguren mit Okoye als die große Frauenfigur, die halt dann kämpferisch super unterwegs ist und auch sehr loyal ist und auch gute Sprüche hat. Und, ja. Ja. Sie ist sogar Generalin, oder? Ja, ist sie genau, nicht die Generalin stimmt. Der Armee? Genau, weil ja. Nicht nur die Kämpferin, sondern auch halt eine. Also ich finde immer, Generalinnen sind nochmal haben einfach eine krass autoritäre Rolle inne. So, ja, auch im großen diplomatischen Rahmen. So. Genau, dann lasse ich dich weiterreden. Ja. Und dann haben wir auch noch Nakia, die sozusagen Freundin von T'Challa, aber eben nicht nur Freundin, sie wird, sie hat auch ihre eigenen Ziele, ihre eigene Vorstellung, wie man mit den Mitteln und den Vorteilen von Wakanda die Welt, die auch anderen Ländern helfen kann. Also sie agiert auch abseits von T'Challa und fand ich auch wirklich eine schöne dreidimensionale Figur. Und ja, und bei genau, ihr würde also ich sagen, sie ist ja eine Agentin für Wakanda außerhalb. Also sie hat ja diese genau. spezifische Rolle. Wakanda hat ja auf der ganzen Welt verteilt Agenten und Agentinnen. Das heißt, sie hat so ein bisschen auch das Kämpferinnen-Ding, aber eben auch die Spionin. Und ich finde halt fast eben, wie du gesagt hast, sie hat eigene Ideen, also auch fast schon wieder politische Aktivistin. So ein ja, bisschen stimmt. diese Doppelrolle, genau. finde ich. Sehr schön, genau. Und dann haben wir noch, einfach damit wir schön abrunden, ja, Angela Bassett als Ramonda, wenn ich das... Ja, sie ist die Mutter von T'Challa und eigentlich die Königin, ja. Queen Mother dann. und sie ist natürlich, ich meine, das ist auch eine Legende, Angela Bassett. Das, also, dass sie für diese Rolle hatten, das war auch unglaublich. Der Cast, das können wir mehrmals dann betonen, ist ja super für diesen Film. Sie hat ja dann auch wieder eine super Präsenz im Film. Also, da genau, das ist wirklich bei anderen Filmen, kriegen das nicht annähernd so hin, so viele Figuren schon mal, die so auch vielfältig sein können und auch mal in Sachen Representation interessanter sein können. Eben da hat das wirklich ja nicht vorbildlich gezeigt. So, genau. Ja, ich glaube, das können wir auch vorausschicken. Ich fand den Film jetzt ganz unabhängig von dem, was wir politisch daran interessant finden oder Medien, also doch, also politisch interessant finden, fand ich es auch einfach einen richtig guten Film. Also ich war enorm unterhalten, es war schön, also ich habe auch gesagt, ich fand es einen schönen Film. So, es war für mich wie auch ein bisschen Disney-Film für Erwachsene. Ich meine, ist nicht mal, Disney, Sony, ist ja wurscht, wie die jetzt alle wieder zusammenhängen, aber ich meine, da bin ich nicht die Einzige, aber ich dachte es auch für mich, ich dachte also, ja, ich hoffe, also es war schon, also ja, es war wirklich für mich wie früher halt die großen Zeichentrickfilme, die großen Abenteuerfilme, halt für Erwachsene mit etwas mehr Explosion. So, aber es war alles dabei, also so dieses Ding, Gefühle, groß inszeniert, da ja auch mit seinem Vater und so und halt aber auch Landschaft, aufregende Sachen, so, also es war so ein richtig, so ein Rundumfilm, der so alles bietet, tolle Unterhaltung einfach und richtig gut gemacht, also vom Schnitt her, von der Ausstattung her, also ich meine, auf die Ausstattung, denke ich, werden wir auch noch kommen und Ausstattung meine ich jetzt auch Kostüm und Wardrobe, nicht Wardrobe, das ist Kostüm, aber halt auch die manchmal Worte. Ja, genau. Oder auch wie halt die Leute aussahen. Kostüm und Maske. Kostümbild ja. und Maske, genau. Also all diese Dinge. So, also ich glaube, das können wir mal vorausschicken, auch wie es geschrieben war, der Plot, alles so flüssig. Also ich habe ihn überhaupt nicht, alleine von der Qualität her war ich total zufrieden, so. Das können wir einfach so mal festhalten. Mhm. Und jetzt können wir wieder zurück zu den inhaltlichen Sachen. Aber eben, wie du sagst, auch das Cast, dass die halt ein tolles Cast haben. Ich meine auch mit der von Get Out, der Hauptdarsteller, war ja auch mit drin. Oder der nicht Chadwick Boseman, das ist die Hauptfigur, auf den Älteren möchte ich noch eingehen. Forest Whitaker, also genau. Forest Whitaker ist ja auch ein wirklich, der macht tolle Filme, so. Und dann halt auch so, die ich auch noch mal besser kenne, ich habe zwar mit Martin Freeman ein bisschen inhaltliche Differenzen, so mit ihm als Person, aber ein toller Schauspieler ist er trotzdem. Denke ich so. Und auch Andy Serkis. Genau. Michael B. Jordan kannte ich vorher noch nicht. Fand ich aber auch in dem Film echt toll. So, und ich meine, Lupita Nyong'o macht auch tolle Sachen. Ja, so. Genau. Ah, Daniel Kaluuya war, ist der Hauptdarsteller von Get Out. Genau, von Get Out, ja. Ja, so. Okay, zurück. Wo waren wir? Bei den Frauenfiguren. Genau, ich fand es auch bemerkenswert, ich glaube, das hast du ja auch schon jetzt gesagt, dieser Film, der es einfach mal wieder super locker schafft, vier Frauenfiguren, alle mit interessanten eigenen Geschichten, mit genug Raum, finde ich. Also die beiden, es war ja eigentlich immer, also T'Challa begleiten wir ja so gut wie immer, meine ich fast. Also, aber eigentlich ist er immer begleitet von irgendeiner Frau. Und jetzt halt nicht einfach in dem Sinn Assistentin oder sonst was, sondern ja immer mit, von einer Frau mit einem eigenen, mit eigenen Absichten, mit einem eigenen Plan. Ich meine, Nakia ist ja dafür eigentlich das beste Beispiel, die ja sehr klare Positionen hat. Und Okoye ist natürlich als Generalin einfach eine super wichtige Figur neben ihm, wo ja dann auch klar ist, als er von Killmonger herausgefordert ist, dass sie halt nicht einfach zu T'Challa gehört, sondern sie gehört zu Wakanda. So. Und das fand ich auch einen spannenden Aspekt. So. Und seine Schwester, die halt ganz klar seine Schwester ist, aber mit ihrem Können und ihrem Arbeitsbereich ja auch als Ingenieurin selbst dasteht. Sie ist nicht einfach definiert darüber, dass sie seine Schwester ist, sondern sie ist eine Weltklasse-Ingenieurin und kann damit auch ganz eigene Wege gehen. So. Und ja, und ich finde, der Film hat das einfach so mal locker gemacht. So einfach so von wegen, wo man sich bei anderen Filmen immer fragt, warum geht das nicht einfach? Also es wird immer so getan, als sei das so schwierig. Es sei es irgendwie schwierig, interessante Frauenfiguren in Filme einzubauen. Und hier hast du einen klassischen Actionfilm, der das einfach mal eben so macht. Und die Männerfiguren sind ja trotzdem da. Und sind ja trotzdem auch interessant. So. Wobei ich sagen würde, also für mein Gefühl waren schon jetzt neben T'Challa und Killmonger waren die Frauen die die wichtigsten Nebenfiguren. Wie geht's dir? Was denkst du da? Ja, also wir haben halt einen klassischen Helden und den Bösewicht, den Antagonisten, aber dann rumherum sind dann zuerst eigentlich mal die weiblichen Figuren, ja. Das wurde dann halt sehr stark ausgeführt. Er hat schon mit dem der Figur von Daniel Kaluuya, da haben wir so einen männlichen Kollegen von T'Challa, einen seiner besten Freunde, aber die anderen weiblichen Figuren, da sind wir dann auf den Missionen oder auf diesen, da wo sie nach Südkorea gehen, genau. Hat er dann eigentlich nur ein Team von Frauen an seiner Seite. Das fällt dann schon sehr auf, weil sonst ist dann halt, es ist zwar immer noch eine männliche Hauptfigur, das ist halt schon einfach noch so, aber ja. Sie haben halt dafür, sein Netz um ihn herum ist jetzt tatsächlich mal eher frauenlastig, während es bei vielen anderen Filmen hat, dass man immer wieder dann eher nur männliche Mitstreiter hat. Genau. Aber es hat ja schon noch M'Baku, der ist ja auch so eine Figur, die dann an dem muss ich gerade auch sehr denken. Gut angekommen ist. Der hat da die meisten Lacher, glaube ich. Also ja, eine ich tolle Figur, aber er hat auch einen guten Humor. Ja, fand ich auch. Also es hat ja schon, ich finde, es ist auch schön ausgeglichen, aber es hat eben, die Frauenfiguren, die wir haben, sind zuerst mal doch relativ viele und sie sind sehr präsent. Ja. Genau, sie gehen nicht unter, es werden nicht von den Hauptfiguren total überdeckt durch T'Challa oder Killmonger. Auch, die sind auch sehr wichtig, und natürlich die Hauptakteure, wenn man die Hauptstory anschaut, aber sie sind, fallen nicht aus dem Bild. Und was mich natürlich auch immer freut, ist, dass wir wieder so die matriarchale Linie haben, also dass sie die Mutter-Tochter-Beziehungen haben, die das weitergeben, und das gefällt mir immer, wenn wir so über die Generationen die Frauen zusammenbringen. Genau, sonst fällt mir zur Königin, muss ich aber gerade sagen, gar nicht mehr so viel ein. Ich habe mir auch leider damals keine Notizen gemacht. Genau, vielleicht weißt du, hattest du noch speziell jetzt zur Königin Mutter noch Sachen? Nein, jetzt nicht so viel. Man sagt jetzt auch nicht so viele Zehen. Ja, nein, das im Vergleich zu dem anderen Charakter hat sie jetzt nicht so viele, ist nicht so eine starke Storyline. Ich weiß noch, also wenn ich an sie denke, dann denke ich an speziell auch diese Szene, wo sie mit Shuri zu und Nak also ich glaube, Nakia bringt sie und Shuri zu M'Baku. Ja. Ach, und dann noch den CIA-Agenten, genau. Der ist da ja auch Genau. noch im Schlepptau irgendwie. Genau, ja. Ja, und da habe ich sie noch im Kopf und ich glaube, ich kann nachher nochmal, wenn wir über die Repräsentation sprechen, auch nochmal was zu ihr sagen. Also jetzt kommt mir auf, sie ist dann doch die, die dann diese Pflanze zubereitet, damit sie Black Panther, also T'Challa wieder in diese Black Panther Kraft geben können. Das war eigentlich noch wichtig, das kommt mir jetzt in den Sinn. Sie hat dann auch Ja. dieses Wissen der Kultur, hat sie halt halt präsent, ja. Weil sie brauchen ja dann jemand, der diese, ah ja, Nakia hilft, glaube ich, auch mit. Also, dass sie diese Frauen, dieses kulturelle Wissen, wie man diese Pflanze zubereitet, das haben sie dann dort beigetragen. So kann man es vielleicht noch sehen. Und Nakia ist auch für ihre Gruppe in Wakanda, wäre sie die gewesen, die auch T'Challa hätte herausfordern können, oder? So habe ich es ein bisschen verstanden. Ja, ich glaube, Ja. dass der eine Anführer des einen Stammes war, glaube ich, ihr Vater. Kann Ja. sein, dass ich das so noch im Ja. Kopf habe, ja. Genau. Ja, dann war es das. Von meiner Seite war es das eigentlich auch schon zu den Frauenfiguren. Ich fand das einfach. Also, es ist so simpel, aber gut. Halt. Also, das ist ja der Witz auch an der Genau, Sache. ja. Ja, oder vielleicht auch genau das Nakia halt auch mit ihm nicht nur diese Position hat, sondern sie auch wirklich diskutiert werden und sie herausfordernd ist. So. Genau, ja. Das hat mir schon auch gefallen, dass es halt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Herangehensweisen an weltweite Probleme gibt und so. Und ja, wo er am Ende ja auch drauf eingeht. Und, ah ja, vielleicht gibt es einen Punkt noch mit Okoye. Oh, das fand ich einfach so gut. Am Ende mit diesem Kampf, ich würde sagen, es ist nicht ganz ungewöhnlich, so eine Frauenfigur zu haben. Ich meine, zum Beispiel May und Okoye sind sich jetzt nicht total fremd, ne? Also, ich Ja, würde sagen, das stimmt. und ich würde auch sagen, dass man ab und zu solche stoischen Frauenfiguren haben. Aber trotzdem ist diese Szene, wo sie ihrem Mann sagt, und ihrem, also sie sagt ihn, sie nennt ihn ja immer Liebsten, oder? Ah, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, das ist vielleicht noch manchmal, also Liebster hat sie ihn, glaube ich, genannt, oder Geliebter oder Ja, so. im Englischen glaube Lover. Ja, genau. Und wo er ihr dann sagt, würdest du das wirklich tun? Und da hat sie gesagt, ja, für Wakanda. So, Ja. also wo klar ist, du kommst nach Wakanda und dass das im Sinne, dass halt in so vielen Frauen, sogenannten Frauenbüchern und sowieso, wo einfach Frauen so alles opfern für irgendwie diese eine Beziehung, für diesen einen Mann. Und ich meine, wir hatten das so lange, dass quasi Frauen hinter der Karriere ihrer Männer stehen. Und dann so ein mega Mainstream-Film, ein global auf globaler Ebene, so ein Hollywood-Film zu sehen, wo sie da steht und ihm, und es klar ist, sie liebt ihn, das ist ohne Frage, ne? Und sie ihm sagt, nein, du kommst nicht an erster Stelle. So. Und das war, fand ich, eine starke Szene. So. Und gleichzeitig Stimmt, dann auch. eben. Ja? Eben die Loyalität für das Land und für ihr König, oder eben aber für den König, wo sie auch merkt, der verkörpert das, dass ihr Land erkannt auch wirklich, für was es steht. Ich meine, Killmonger ist ja dann nicht, okay, er ist jetzt offiziell der König, jetzt folge ich ihm einfach, sondern sie merkt ja dann auch, da muss man etwas machen. Ja. Na, sie hat Trotzdem. beides. Also sie hat diese Genau. militärische Loyalität, die am Anfang danach greift, wo sie sagt, ich bin nicht für T'Challa da, sondern für Wakanda. Und aber sie hat halt trotzdem einen eigenen Willen, eine eigene Entscheidungskraft, wo sie sich dann umentscheidet. Also wo sie dann sagt, ja, aber das ist nicht mehr das Wakanda, für das ich einstehe, deswegen stelle ich mich jetzt da dagegen. Und ja, und was ich halt noch sagen wollte, diese krasse Szene und dann halt trotzdem mit dem aufgelockert. Das ist jetzt vielleicht zeitlich nicht mega, mega genau aufeinander, aber diese ganze Geschichte mit ihr und ihrem Liebsten, also mit Vokabi, der von Daniel Kaluuya gespielt wird, wird ja dann aufgelockert durch diese ganze Nashorn-Geschichte, wo das Nashorn ja kurz vor ihr stoppt und ihr dann einmal übers Gesicht schlägt. So, wo Ja, ja stimmt. einfach, genau, und ich finde, das ist halt das Schöne, dass ja harte Stelle, wo sie das sagt, in dem Sinn wie nochmal in Erinnerung gerufen wird, aber was für eine Nähe und Zuneigung und Liebe ja zwischen ihnen ist. Und wo ja danach er quasi sagt, okay, dann muss ich nachgeben in dem Punkt. So. Und ja, und da würde ich halt auch sagen, also ich kann da beide, also ja. Also ich würde auch sagen, ich kann das auch so nachvollziehen, dass sie ihre Loyalität da nicht aufgibt und ich auch sagen würde, dass er ja nicht die Gegenloyalität, die er vielleicht eben seiner Gruppe gegenüber hat, oder seinem Stamm, wenn man das so sagen kann, es ist ja nicht die in Frage gestellt, sondern es ist ja, also ich finde sein, er hat wie ein neues Thema, einen neuen Punkt. Und es ist nicht diese Grundloyalität, die er aufgeben muss, die sie aber festhält. So. Ja. Genau, okay. Ach ja. Und ja, viele andere Szenen wurden ja schon, kann man fröhlich auf Tumblr sich ansehen gehen, wie toll das die waren, auch mit dem Speer auf der Straße und so Sachen. Also die ganzen Waffen sind natürlich auch toll. Also. Ja, die Technik und dem, was Shuri alles sich ausdenkt und Ja. kreiert und so. Das, und, ach, ja, genau. Über alles kann man schwärmen, ja. Ja. Und Shuri eben zum einen halt das Nette ist eben sie als Ingenieurin und dann aber auch die Schwesterfigur. Geschwisterbeziehungen sind einfach toll. Und ich fand, das hat der Film auch sehr gut getroffen. So. Genau, ja, also diese, weil sie ist ja doch noch eine Teenagerin und ich finde, da bringen sie schon auch realistisch rüber, Ja, aber genau. lieb und eben sicherlich nervig, dass eben das manchmal bei anderen Serienfilmen einfach so Teenagers gleich nervig und hier haben sie es wirklich, also sie, ihre Figur ist auch super beliebt, eben zu Recht. Das hat gut funktioniert. Dann würde ich mal zu Challa übergehen. Und ich glaube, jetzt so furchtbar lang über Inas Figur müsste ich jetzt gar nicht reden. Würde ich sagen, hast du direkt was, was du zu ihm sagen willst? Also habe ich jetzt gerade noch zu T'Challa Ja. konkret. Er ist zwar so der Hauptprotagonist und der, Ja. sein Struggle und so, der wird gut rübergebracht. Also wie sagt man, eben wie er damit Ja. umgehen soll mit der Verantwortung, dass er jetzt König ist von Wakanda und all diese Ressourcen und das Wissen, wie viel davon soll man teilen, wie soll man sich im Einkapseln und nur sich selber schützen oder soll man eben anderen Ländern, anderen Kulturen helfen oder eben, was sie dann später mit Killmonger und so, dieser Konflikt, das fand ich alles sehr interessant. Ja. Und eben, also ich habe an ihm eigentlich sonst auch nichts irgendwie auszusetzen, aber jetzt, ich finde eigentlich die weiblichen Figuren halt doch interessanter, Ja. weil er ist dann schon sehr ein klassischer, eben so ein König, der sich halt mit dieser Verantwortung auseinandersetzen muss. Was eben durchaus interessant sein kann, aber es ist jetzt nicht das, was mich als Hauptpunkt in diesem Film begeistert hat. Aber es war auch gut. Ich habe eben eine Freundin hat mich gefragt, ja, aber kann Charla wirklich als Identifikationsfigur dienen? Also, was macht denn der eigentlich? Und dann habe ich gesagt, dass es ja auch so ist, dass das oft die Hauptfigur von solchen Filmen ja meistens ein eher leeres, also nicht leer, aber ein eher Gefäß ist, das man füllen kann. Also, dass es ja eigentlich häufiger so ist, dass so diese Heldenfiguren recht viel, also eher blass bleiben, weil sie eben alles um sich vereinen. Also dass dann wie die Nebenfiguren haben ihre spezifischen Farben und die Hauptfigur ist eigentlich recht erfüllt so die klassischen, eben er ist tugendhaft, er ist stark, er ist was ist er denn noch? Er ist auch, hat eine gewisse Wärme, also Also er liebt ja seine, also er liebt seine Familie, er liebt seine Auf, also er ist für seine Aufgabe da, aber es sind so, also klassische gute Tugenden, gute Eigenschaften, aber jetzt darüber hinaus nicht ein sehr irgendwie exzentrischer Figur, was aber gleichzeitig auch oft so ist, damit diese Helden eben eine recht große oder recht breit angenommen werden können, so und dann gefüllt werden können. Und von daher dachte ich, ist das wahrscheinlich das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass gerade T'Challa als Black Panther gar nicht so mega speziell ist. So, das ist mir einfach zu dem Thema noch eingefallen. Und Ja, ich fand das das, passt ja. ja, und ich fand das auch, was ich spannend fand, war, dass ich am Anfang noch dachte, ob wir jetzt in diesem Film tatsächlich eine recht unbelastete Vater-Sohn-Beziehung bekommen und dachte so, boah, das ist ja auch mal schön, quasi mal eine positive patriarchale Linie und nicht der Sohn, der sich wieder an seinem Vater abarbeiten muss oder der die Liebe seines Vaters nicht erhalten kann oder quasi, also weil so oft, finde ich, sind im Endeffekt die Bösewichte die Väter in dem Film. Und dann dachte ich noch recht lange, das bleibt auch so. Und dann kam ja am Ende dann doch, dass er quasi merkt, dass sein Vater nicht ist oder nicht erfüllen kann, was er dachte, dass er ist. So. Allerdings fand ich es nicht ganz so heftig. Also ich glaube, dass seine grundlegende Beziehung zum Vater trotzdem nicht komplett in Frage gestellt ist. Das war mein Eindruck. Also schon, dass er dann diesen Zweifel hat und dass es ihm aber eher geholfen hat, dann seinen eigenen Weg zu finden, als dass er jetzt quasi wie völlig anfangen muss zu zweifeln, was er das sein ganzes Leben über beigebracht bekommen hat. So, das war mein Eindruck. Das, ja. Und das fand ich halt einfach, ja, eben finde ich auch immer spannend, weil diese patriarchalen Figuren einfach so viel Einfluss haben und ich würde sagen, halt nicht nur in den Geschichten, die wir erzählen, sondern halt nach wie vor, dass ja die Machtpositionen klar verteilt sind auf unserer Welt und dass patriarchale Linien und oder männliche Linien halt nach wie vor sehr stark sind in Verbindungen, in Wirtschaftsverbänden, in Familien, allem Möglichen. So, und das fand ich da dann halt auch interessant, wie der Film das jetzt das macht. Und boah, es ist auch wieder ein bisschen länger her halt, weil was wollte ich jetzt davon mitnehmen? Ja, das führt dann eigentlich dazu, zu T'Challa und auch zu Eric Steven, die Beziehung da. Und ich gehe gleich nachher nochmal auf T'Challa als Diplomat ein. Und ich sagen würde, dass ich es dann halt toll fand, dass quasi er hat sich bei Killmonger entschuldigt für das, was sein Vater gemacht hat, oder? Ja, das stimmt, ja. Er sieht So. ein, weil er sieht, was da sozusagen leider falsch gegangen ist, ja. Also bei das fand ich einen sehr wichtigen Punkt, dass er sich entschuldigt. Das fand ich, oder entschuldigt, also er kann sich ja nicht entschuldigen, er hat es ja nicht gemacht. Aber dass das anerkannt wird, glaube ich, zwischen denen, das fand ich wichtig. Und das war halt auch eine tolle Schlussszene, dass die beiden dann wie zu einem gemeinsamen Frieden finden, gegenseitig. Das fand ich ziemlich stark. Also jetzt mit meinst du jetzt den Vater und T'Challa oder Killmonger und T'Challa? Killmonger und T'Challa. Ja, okay, ja. Also, dass die halt ja trotzdem ihre Positionen beide nicht aufgeben, aber halt Das auch stimmt. klar ist, dass das ja nicht unbedingt bedeutet, dass sie als Menschen in dem Sinn nicht kompatibel. Also, man hätte sich ja jetzt auch vorstellen können, oh, dafür ist vielleicht echt zu lange her und ich habe versucht, nichts anderes zu lesen, aber ich glaube schon, dass ich schon beim Film gucken dachte, wenn jetzt Killmonger überlebt hätte, hätte man sich schon auch vorstellen können, dass die beiden hätten profitieren können von ihrer jeweiligen Geschichte. Also, dass man, also ich fand jetzt nicht, dass das einfach völlig unvereinbar, also dass die beiden Positionen völlig unvereinbar sind und dass nicht eine Zukunft hätte geben können, in der man irgendwie das hätte klären können. So. Passt ja, halt nicht in einen Actionfilm, leider. Ja, sie hätten immer am Schluss war ja die Frage, ob, also die Frage, die T'Challa hat ihm ja angeboten, wir können dich heilen. Ja. Also jetzt diese Verletzung, die er dann da erlitten hat. Und dann hat aber Killmonger entschieden, nein, er möchte nicht in Gefangenschaft leben oder eben als, ja, als diplomatischer Gefangener oder so, ja. Ja, und er hat sich dann selber entschieden, ja. Ja, das fand ich auch nachvollziehbar, fand ich auch passend, so. Aber zum Charakter macht Sinn, ja. Genau. Und mein Punkt ist auch nicht, dass ich finde, es hätte so sein sollen, dass die beiden irgendwie ihre Positionen nochmal überdenken und schauen, oder kann ich doch lernen. Also weil ich glaube, das finde ich passt zu der Figur von Killmonger. Oder diese Konsequenz ist eigentlich, also ich finde es eigentlich schön für ihn, dass er nicht in dem Sinn ein geplagte Figur endet, so, also die irgendwie an sich selbst verzweifelt ist, sondern und auch mit dieser Entscheidung, das kann ich nachvollziehen, genau, sondern mir ging es mehr darum, dass jetzt auch, dass die einfach friedlich miteinander am Ende sind, dass es eine richtige Auflösung gibt, ohne dass jemand zerdrückt werden muss. Eben, er hätte ja noch weiter bestehen können, er wurde nicht vernichtet und auch seine Ideale wurden nicht vernichtet bis ins Letzte, so. Es war nicht eine komplette Auslöschung der antagonistischen Position des Gegners, sondern es war ein Verhindern dessen, was er wollte und was T'Challa nicht wollte, aber es war nicht eine Negierung oder eine absolute Auslöschung dieser Position oder dieser Figur, so. Und das fand ich einen starken Punkt. Nee. Und das fand ich nämlich auch witzig. Es gab einen auf Tumblr dann irgendwo eine Fanart, die T'Challa zeigt am Ende bei der UN und Killmonger daneben. Und T'Challa bleibt ja sehr ruhig und freundlich bei dieser UN-Versammlung. Und das Bild zeigt dann, wie Killmonger daneben steht und quasi rumbrüllt. Und dann hat die Person einfach geschrieben, was, wenn Killmonger überlebt hätte und einfach als Anger, also als Ärger-Mikrofon oder Ärger-Megafon von T'Challa fungiert hätte. Quasi, dass er in dem Sinne wie so die aggressive, laute Seite immer übersetzt hätte. Das fand ich ein ziemlich nette, also das fand ich witzig und auch passend. Da muss ich kurz sagen, dass das ein Verweis ist auf, von, wie heißt der, Keegan-Michael, ne? Ah! Keegan-Michael, sorry, ich sehe gerade so, also weißt du, mit Obama, ja, genau, Keegan-Michael Kay, das ist ja ein Schauspieler, Comedian, der hat beim, für Präsident Obama hat der dann so einmal den Angel Translator gespielt. Also wirklich für Obama selber, ja. Während einem so ein, wie sagt man, Presse-State-Dinner oder, sorry, ich sehe gerade da nicht die genauen Sachen, aber eigentlich hat er halt in seiner Comedy-Show mit Jordan Peele, haben sie das halt gespielt. Jordan Peele hat dann Obama gespielt und Keegan-Michael Kay hat den Anger-Translator. Okay. Ja. Und das haben sie, hat dann diese Fanart-Künstlerin übernommen. Das ist auch witzig. Also das gibt's, ist eine schöne Verbindung. Weil, ja. Genau, die T'Challa ist ja auch so die Führungsperson und dann hast du sozusagen die Wut-Persona nebendran, die dann den anderen Part übernimmt. Ja. Und ein bisschen geht das jetzt auch über, ich sage aber nachher trotzdem immer noch was zu T'Challa als afrikanischer Diplomat, aber ein bisschen geht das über in diesen Artikel von, heißt der Slavoj oder Slavoj? Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal was von Zizek gelesen, obwohl ich den Namen ständig von einer Freundin höre. Es geht jetzt ein bisschen in diesen Artikel über, in dem er, also er macht einfach eine Interpretation von Black Panther, aber man kann schon auch sagen, dass eine seiner Hauptthesen ist, Black, Black Panther wird als so wichtiger Film gehandelt und sowieso, aber eigentlich ändert Black Panther doch nichts an der sogenannten Ideologie. Was jetzt die sogenannte Ideologie ist, weiß ich auch nicht so genau, aber ich glaube, es geht darum, oder sagt er auch, der Film ändert jetzt nichts an der kapitalistischen, imperialistischen Weltlage, wie sie zurzeit ist. Und so. Und darauf will ich mehrere Sachen sagen. Zum einen, natürlich nicht. Es ist ein klassischer Studio-Hollywood-Film. Ich hätte gern, wenn Leute Beispiele haben für Filme, die aus dem also in der Größenordnung. Ich weiß schon, dass es Studio-Filme gab, die sehr ab vom Mainstream auch waren. Gerade früher noch, als die sich teilweise so einzelne Filme geleistet haben. Aber ich meine, dieser Film wurde nicht gemacht, um irgendwelche großen, weltumwälzenden politischen Statements, Veränderungen zu machen. Von daher würde ich sagen... Können die gar nicht. Also, würde ich auch sagen. Ja. Genau, also so, dass der jetzt nicht ideologiefern ist, im Sinne von, also weil er sagt dann auch, so viele Leute finden sich da wieder, das muss einen schon misstrauisch machen, oder eben auch, also was ich auch nachvollziehen kann, dass er gesagt hat, der Film sagt ja im Endeffekt, nein, nicht die kriegerische Lösung ist gut und richtig, sondern die diplomatische. Und ich finde das schon einen wichtigen Punkt, den rauszustellen, gerade auch, weil so viele andere Actionfilme ja eigentlich eher die kriegerische Variante als richtig rausstellen. So. Aber also im Sinne von, nein, das ist jetzt ein fiktives kompetentes Staat, der ja andere herausfordern könnte. Nein, geh lieber die diplomatische Route. So. Und dann, dass das irgendwie und das halt quasi in der Form von dem CIA-Agenten ja trotzdem so die herrschende Weltmachtstruktur ja trotzdem irgendwie dafür sorgt, dass alles beim Alten bleibt. Und das kann ich nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad so. Und ich würde aber halt auch sagen, ich hätte das nie von diesem Film erwartet. Also das aber, und mein Aber kommt dann nachher noch gründlicher, ich würde sagen, der Film leistet halt andere Sachen. So, und bevor ich auf diese andere Dinge eingehe, jetzt also nochmal zurück zu Killmonger, weil das hat dann Zizek am Ende des Artikels auch gesagt, dass er sagt, es ist ja aber trotzdem so, dass halt Killmonger am Ende und T'Challa friedlich beieinander sitzen. Das heißt, dass diese Position, die Killmonger gemacht hat, die eher kämpferische, kriegerische oder herausfordernde auch und auch die Wut ausdrückt und die Ungerechtigkeiten stark rausstreicht, und er macht da dann halt auch Beziehungen zur Black Panther-Bewegung in Nordamerika, dass die ja eben nicht komplett ausgelöscht wird, weil Killmonger nicht stirbt als die Figur wurde nicht vernichtet, sie wurde nicht komplett, es wurde verhindert, was er macht, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, aber er wurde ja nicht eben, seine Position wurde jetzt nicht komplett zerstört. Und in diesem Anger Translator, also viele Leute finden Killmonger ja eine tolle Figur und das ist auch genau mein Punkt. Er überlebt ja. Er überlebt nicht in der Geschichte, aber für die Leute, die den Film gesehen haben, denke ich, ist Killmonger trotzdem eine positive Figur und was er sagt oder wurde trotzdem gehört. So. Und seine Position und dieser Ärger sind trotzdem Inhalt des Filmes und ich würde sagen, auch der Film stellt die auch bis zum guten Teil als legitim dar. So, und dass jetzt ein Hollywood-Film nicht die Weltrevolution, die kriegerische Weltrevolution durch einzelne Terrorzellen, würde das dann heißen. Terror ist nicht mein Wort. Nicht als also quasi überrascht ja jetzt nicht unbedingt. Wobei, eben, man könnte sich einen anderen Actionfilm denken, aber der wäre dann nicht international, global bekannt und sicher nicht von einem Hollywood-Studio oder von einem nordamerikanischen US-Studio, wo diese Dinge hätten passieren können, die Killmonger-Bilder. Kann man ja machen. Ist, glaube ich, halt nur nicht die richtige Sparte dafür. Oder der richtige Kontext. Also das wollte ich einfach noch sagen, dass ich wirklich gerne wissen würde, ob das jemand von so einem Film mit diesem Hintergrund erwarten kann oder erwartet. Oder was da der Hintergrund ist. Und ich würde halt sagen, Überraschung als Kulturanthropologin, die Revolution ist halt auch nicht im Großen, die geht nicht von so, also, sondern die ist ja im Kleinen. Und ich würde sagen, die Bedeutung, die dieser Film hat, als politisch relevant, ist nicht die Hauptbotschaft dieses Filmes, sondern dass dieser Film so viele tolle Identifikationsmomente bietet, so viele afrikanische Schauspieler und Schauspielerinnen, und das sage ja nicht nur ich, das sagen die Schauspielerinnen auch selbst, auf globaler Ebene eine Plattform gibt, quasi weltweit Leute erreicht und weltweit Leute spannende Figuren gibt, die sich selbst sehen können in solchen Positionen, die sich selbst sehen können in solchen Figuren. Und politische Streiter und Streiterinnen, junge Leute, die politisiert sind, die wissen, dass diese Filme nicht, also die können gleichzeitig solche Filme genießen, du und ich ja auch, und trotzdem kapitalismuskritische oder krass revolutionäre Gedanken haben und ja auch fördern in unserer politischen Arbeit. Was aber nicht heißt, dass wir, wenn wir sonntagabends ins Kino gehen, nicht froh sind, wenn wir ein Popcorn-Kino haben, das halt toll ist. Also so, das geht ja alles nebeneinander. Revolutionäre Ideen gehen nebeneinander. Neben Mainstream-Ideen. Anders geht es gar nicht in unserer Welt. Und politisch aktive Leute oder Leute, die noch politisiert werden können, müssen. Sorry, mein Telefon. Ah! So. Also, wir sind ja darauf angewiesen, man kann nicht durchgehend mega revolutionäres Gedankenmaterial konsumieren. Rezipieren zu sich. Sich einverleiben, was weiß ich. Ja, das fällt mir irgendwie dazu ein. Ja, und alleine die Frauenfiguren, was das ausmacht für junge Frauen und Männer, das zu sehen, und das verändert, würde ich schon sagen, was im Kleinen. Und auch die Frage danach, mit wem kann man sich identifizieren, was hält denn der Film parat? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist doch, man kann sich es einfach ansehen. Man kann sehen, was Kinder, Jugendliche, junge Frauen, alte Männer aus dem Film machen. Und da passiert so viel, dass ich sagen würde, und da kann man hinschauen. Und da ist der richtige Ort, um zu schauen, welche politische Signifikanz hat dieser Film, welche politische Bedeutung hat der Film, was machen die Leute daraus. Und das würde ich sagen, ist im Endeffekt dann wichtiger, als was sagt der Film wirklich aus. Wichtiger ist, was machen die Leute draus? So. Genau, wie er die Leute inspiriert und eben positive Representation gibt und so. Das ist schon so viel wert. Genau, also wenn ich darf, zu diesem Artikel, wo du erwähnt hast, Ja. oder war das, also da Wir wollte ich machen nur den kurz sagen. übrigens in den Blogbeitrag. Ja, genau. Da wollte ich nur sagen, dass dieser Anspruch, dass ein Film sozusagen perfekt und allumfassend die ganze Realität von Ungerechtigkeiten verändern muss und so weiter. Einfach diese Ansprüche sehe ich bei anderen Filmen gar nie oder weniger. Aber wenn es ein Film ist, der jetzt eben hier konkret im, also jetzt hat so den Ja. Status von People of Color, konkret von Black People in Amerika anspricht oder halt im Kolonialismus und afrikanische Länder, die ausgebeutet wurden und so weiter, da ist dann auf einmal, ja, aber dieser Film tut zu wenig, das hat nicht gereicht. Und auch bei Filmen, wo es um Frauenfiguren geht oder feministische Themen, immer so, ja, aber sie haben nicht alles mit einbezogen. Sie haben nicht alles gelöst. Sie haben nicht jedes Problem so angesprochen, so wie ich es gern hätte. Und dann kommt irgendwann ein Film mit irgendwie 5 Männerfiguren und da, ja, ist egal, da muss ich nicht so streng sein. Ja. Also das merke ich manchmal, dass so dieser Anspruch kommt immer so aus dem Nichts auf so Filme, wo viele Leute eben doch sehr positiv empfinden, als ein Empowering, als eben als ein positives Beispiel. Und der Anspruch, ja, es muss alles, jede Sekunde muss perfekt sozial-politisch eingespielt sein und bla bla bla. Da kann man ja auch, gibt es ja auch verschiedene Ansichten und so, es kann eh nie für jeden passen. Und das merke ich einfach, es wird immer sehr stark auf solche Filme, diese Kritikfelder Filme, die ja eh schon sehr Gutes versuchen, vielleicht auch erfolgreich erreichen, eben so Representation und sozialpolitische Themen anzusprechen. Aber dann gibt es immer irgendwelche Leute, die dann einfach genau dann nur kommen und sagen, ja, aber das war zu wenig. Ja. Irgendwie, da bin ich immer ein bisschen so, also wenn du das nur bei diesen Filmen sagst und bei allen anderen Filmen ist es dann wieder egal, das finde ich einfach ein bisschen komisch, oder dann ist man wie, you cannot win. Es ist immer zu wenig. Und natürlich kann man immer dazu hinstreben, noch besser zu werden, noch mehr zu inkludieren und so weiter. Da gibt es dann wieder Diskussionen, ja, aber es ist ja auch berechtigt, dass man ja einen Film macht, der ein konkretes Problem anspricht oder eine konkrete Gruppe und ihre Probleme anspricht. Da gibt es dann auch ein bisschen hitzige Diskussionen. Zum Beispiel ein Beispiel ist gerade Janelle Monáe, hat ja ein neues Album, sie hat ein Lied herausgebracht, das sozusagen über, also es heißt Pink und halt die Idee ist, dass es halt über die weiblichen Geschlechtsteile, so eine Celebration von weiblicher Sexualität oder was, wie würdest du sagen? Sorry, ja, ich dachte, ich kann dir irgendein Wort liefern für zelebrieren, aber ich halte es gerade an. Also ich meine feiern. Also. Feiern, ja, genau. Aber. Und dann, genau, und dann hat es dann halt Leute gegeben, ja, aber Transfrauen, wie werden die inkludiert? Da hat sich dann schon ergeben, dass Janelle Monáe da sich dann auch gesagt hat, nein, auf die Leute hört sie auch und man kann dann sagen, dass sie in diesem Video hat sie eben so ein Kleid an, so Hosen, die halt eine Vagina oder sozusagen die Vulva, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, die Scham. Ich kenne das. Ja. Sind, oh ja, Gott, ich bin so schlecht mit anatomischen Begriffen, ich weiß. ja. Genau. Ja, also anatomisch, die Vagina ist ja eigentlich innerlich, es ist außens haben wir die wie sagt man, Vulva, ist die, ja, okay, da wird es sehr anatomisch, aber halt einfach das war der Punkt, sie hat halt so Hosen angehabt, die das halt darstellen sollen, aber es hat dann auch Tänzerinnen in dieser Szene, die diese Hosen nicht anhaben und dann konnte man sagen, ah, das sind dann vielleicht Transfrauen, die halt nicht mit einer Vagina geboren sind, so und so weiter. Aber dann hat es halt Leute gegen die gesagt, ja, aber es wäre ja auch okay, wenn wir jetzt mal in dieses, hat diesen Aspekt von Weiblichkeit im Feiern, weil das wird ja auch im Tabu, wird als ein Tabu oft behandelt, es wird dämonisiert, es wird kontrolliert und so weiter. Und das sind also diese Diskussionen und da bin ich immer so, wieso wird es hier so stark, wieso ist hier der Fokus dann immer auf so ein Beispiel, wo eben jetzt zum Beispiel jetzt eben Frauen sich feiern wollen, aber wenn es halt irgendwo anders passiert, ist dann zwar nicht so ein Thema. Und so, da bin ich immer so, wieso ist es dort auf einmal so extrem, extrem streng? Und aber wenn zum Beispiel jetzt Männer über ihre Geschlechtsteile quatschen, was halt leider fast immer der Fall ist, dann schaut man nicht so streng hin, ob sie jetzt jeden inkludieren oder nicht und so. Und das ist immer so. Gibt es dann einmal Streitdiskussionen und eben, ich finde das immer sehr faszinierend zu verfolgen und versuche auch selber meine Meinung immer zu reflektieren und meine, wie sagt man, auch mein Privileg als Cis-Frau und so zu hinterfragen, weil eben natürlich hat man ja nicht die gleichen Erfahrungen und so weiter. Und eben, das sehe ich halt bei solchen Beispielen und auch bei Black Panther, immer, dass dieser Anspruch dann extrem hochgestellt wird und bei allen anderen Sachen, aber nie annähernd so stark wird darauf gepocht, oh, ihr müsst das jetzt alles perfekt repräsentieren. Und das finde ich einfach sehr unfair. Es ist doch schon so ein positiver Schritt, dass es diesen Film gibt. Und eben der Anspruch, er muss alles schon perfekt machen, das ist einfach so unfair. Dann haben sie schon verloren. Das ist es. Man gibt den Leuten da gar nicht die Chance zu brillieren, zu etwas Positives. Also es passiert dann trotzdem. Natürlich haben viele Leute Freude daran. Aber dass dann immer jemand kommt und sagt, nein, war zu wenig. Ach, das finde ich so schade. Ja. Natürlich kann man im Ziel, noch mehr, noch besser, für alle, logisch. Aber es darf auch mal, fürs Erste ist das schon ein großer Schritt. Das, ja. Das muss man im Kopf behalten. Ach so, es das reicht. War jetzt ja hitzig. Ja, nein, das war ich ja vorhin auch. Und sehr lang und rambling. Ja, genau. Also ich fand es auch, ich habe auch, um jetzt dem Artikel gegenüber, was weiß ich, gerecht zu bleiben, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, der reagiert auch auf eine Diskussion, von der ich vielleicht auch gar keine Ahnung habe, aber er hat alleine damit schon angefangen, dass er hieß, wir warten schon lange auf einen Film wie Black Panther. Wir warten schon lange auf einen Film wie Black Panther, aber Black Panther ist nicht der Film, auf den wir gewartet haben. So. Und dann dachte ich so, wir warten schon lange auf so einen Film, das wusste ich gar nicht. Also im Sinne von, wo ich so dachte, also ich fand allein die Prämisse halt schon witzig, weil das genau auch das ist, was du so ein bisschen sagst. Also wir warten schon lange auf einen Film wie Wonder Woman und so. Und ich weiß nicht, ob ich da drauf warte, sondern ich finde einfach, es sollte sie geben, ganz automatisch. Aber wie du sagst, und dann muss der Film plötzlich mega sein. Nein, es ist ein Actionfilm. Also es ist, nein, nichts gegen Action, aber es ist einfach, ich finde, eben können wir ihn bitte in der Kategorie, in die er reingehört, dafür bewerten oder anschauen. Und eben, was ich ganz wichtig finde, dahin schauen, was machen die Leute draus? Und was sagen zum Beispiel die afrikanischen Schauspieler und Schauspielerinnen, die in dem Film mitgemacht haben, warum der Film für sie wichtig ist? Und aber, was ich wirklich sagen kann, ich finde die Punkte interessant von Zizek. Also ich finde jetzt nicht, ist alles Blödsinn oder so. Ich fand nur so dieser Anspruch, wie du jetzt auch sehr schön ausgeführt hast, welche Ansprüche haben wir an welche Sachen? Und in unserer Welt, also in Mainstream-Sachen, mit denen Geld gemacht wird, Kapitalismuskritik zu finden, ich glaube, das gibt's, weil teilweise passiert das aus Versehen so oder es passiert subtil oder irgendwas geschafft, aber das finde ich so witzig. Also in dem Sinn, ich glaube schon, dass also gerade Kapitalismus, der irrsinnig gut da drin ist, sich selbst ständig zu bestätigen oder eben auch in die Kritik mit einzubauen. Also das auch fand ich einfach fand ich einfach ein bisschen witzig. Warum, wie soll jetzt einer ein Marvel-Film, der kommerzieller geht's gar nicht, da jetzt die Kapitalismuskritik zu verlangen. So fand ich, ja, wie du gesagt hast, die Ansprüche, anstatt dass wir feiern, was der Film tatsächlich leistet. So. Genau, so sehe ich es auch, ja. Und darauf würde ich jetzt auch nochmal eingehen, nämlich, wobei das natürlich eben andere schon, also da gibt es halt tolle Statements auch von Lupita Nyong'o, die erklärt hat, weil natürlich dann als weiße Frau sitze ich dann da und bin vorsichtig, quasi ist es appropriate, also ist es eine Vereinnahmung von teilweise Tradition oder Kunst oder Kultur so, aber und da daher, also weil es ja ganz eindeutig war, die Formensprache des Filmes, also die Ausstattung, die Formen, die Stoffe, die Kunst und so, das war ja klar von einzelnen afrikanischen Gegenden inspiriert. So. Und das wissen wir auch von der Produktion her. Es ist ein amerikanischer Film. Es ist kein afrikanischer Film und ich hoffe auch, dass niemand das denkt. So. Also es ist nach wie vor, und Nordamerika hat einfach eine, ich meine, die nehmen ja alles, also ich finde, für das, was Nordamerika sonst ja auch hinkriegt an Vereinnahmung, ist, glaube ich, bei dem Film sehr viel wurde sehr bedacht mit dem Thema umgegangen. Und das ja auch die, und ich denke gerade für Amerika, für also das mit den Haaren, dass ja die ganzen Haarstylings von den Frauen gerade auch, aber auch von den Männern, ja zum Beispiel sehr unterschiedlich sind und eben ohne Glätteisen und so weiter auskommen. Das ist kein afrikanisches Thema. Also nicht vorher, das ist ein nordamerikanisches Thema. In Nordamerika ist es ein Problem, dass Leute lockiges Haar haben oder so. Das, also afrikanische Staaten haben damit nicht dieses Problem. Ich denke, es gibt krassen Rassismus, ich meine Südafrika und so, ich weiß aber nicht, wie es da ist mit dem Haarthema. Das ist klar ein nordamerikanisches Thema, aber es ist ja auch ein nordamerikanischer Film. So, und ein nordamerikanischer Comic. Aber wenn wir dann Schauspielerinnen haben, die selber auch aus afrikanischen Ländern kommen, ich glaube Lupita Nyong'o ist aus, irgendwo wird es hier gesagt, ich weiß es nicht mehr, Entschuldigung, die dann selber aber davon spricht, dass es halt toll ist, dass in einem Film, der global wirkt und global erscheint, wie sagt sie es, halt, genau, sie sagt es, dass das globale Narrativ von Afrika, übrigens, ich kann auch noch auf eine tolle Internetseite verweisen, Afrika gibt es nicht, das machen wir auch im Blog. Das ist ja, also ich glaube, Afrika ist der Kontinent, von dem am häufigsten einfach als Ganzes gesprochen wird, anstatt von den einzelnen Ländern und Staaten und Gegenden, von denen man eigentlich spricht. Ja, und ich glaube, ich werde auch gar nicht sie jetzt zitieren, sondern wir verlinken das einfach auch in den Blogbeitrag. Und ich finde das halt einfach so wichtig, halt an den Leuten zuzuhören, die selber halt auch von dem Film stärker betroffen sind, weil es um ihre Geschichte geht zum Teil oder weil eben die Einflüsse aus ihrer Geschichte genommen werden. Weil, wie gesagt, ich finde, es ist ein nordamerikanischer Film und das ist wichtig, sich bewusst zu machen. Ja, so. Das fällt mir dazu noch ein. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht mehr drüber reden, haben wir eine ganze Folge mal zugemacht, wie wichtig es aber ist, zum Beispiel allein so viele schwarze Frauen, also Women of Color in einem Film, die miteinander reden und Szenen miteinander haben und was zu tun haben, wie selten das ist in so weltweiten Verkaufsschlagern. So. Ah. Ja, da muss man sich nur die Fotos anschauen von den Premieren, wo all die Kinobesucher in Kostümen vollkommen so euphorisch sich für diesen Film vorbereitet haben. Da sieht man es ja schon. Also nicht nur aus Nordamerika, auch in afrikanischen Ländern ist dieser Film, hat natürlich auch viele Fans dann gewonnen. Kann man sich nur da schon ein Bild machen. Und das sind wir, also ich jetzt und du ja auch als weiße Frauen, wir haben da nicht, wir können es nachvollziehen, aber wir sind nicht selber in dieser Position. Das ist jetzt ein Film, der für sie, für die Black Community ja natürlich einen großen Wert hat. Ja. Ja. Also ich fand das toll zu sehen und das, ich meine, wir haben darüber gesprochen, warum es auch für dich und mich auch eine Wohltat ist, eine andere Repräsentation zu sehen, weil einfach, wenn Vielfalt gezeigt wird oder Vielfalt auch geschätzt wird, bedeutet das, finde ich ja eben für alle Menschen eine gewisse Akzeptanz so. Aber klar, ich will da eben eher andere sprechen lassen, was es dann im Endeffekt bedeutet. So. Genau. Und da mache ich aber noch eine kurze Bemerkung, die mir einfach noch geblieben ist. Zu T'Challa ganz am, also ich fand diese Szene so cool in der UNO. So. Wo, ja, die Leute dann, ja, so, ja, was wollen sie uns dann bieten? So. Hm. Und dann ist doch seine Antwort einfach nur ein kleines, leises Lächeln. So. Oh, you fools. Quasi so. Mhm, und, genau. Oh, ja. Und dann, und das hat mir so gefallen, weil es ist eine Fiktion, dieses Wakanda, aber mich hat das erinnert, diese Szene, an einen Referenten, den ich letzten Herbst gehört habe. Und zwar ist das Boniface Mabanza, der arbeitet für die Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg. Und der hat in seinem Referat auch von diplomatischen Gesprächen zwischen Vertretern der EU oder europäischer Länder mit Vertretern es gibt zwei afrikanische Verbände, ich glaube den westafrikanischen, ostafrikanischen, irgendwie so, oder auch generell afrikanischen Staaten. Und er hat berichtet, was für ein Rassismus teilweise einfach drin ist in diesen Gesprächen. Also alleine im Umgang, so dieser ganz, diese allein die Art und Weise, wie gesprochen wird und du quasi als Diplomat, als Kenia oder was weiß ich, da sitzt und dir einfach denkst, sag mal, was läuft hier gerade? Also wie reden die mit uns? Und auch wie Hermann Banzer teilweise da sitzt. Also der ist dann teilweise, glaube ich, als Experte oder Berater auch bei so Gesprächen dabei. Und wie er diesen Vortrag gehalten hat und manchmal einfach so diesen ironischen Blick bekommen hat oder so ein bisschen vor sich, also uns so angegrinst, also so dieses Lächeln hatte, womit man da einfach zu tun hat in solchen diplomatischen Situationen. Und daran hat mich dieses Lächeln von Challa erinnert. An diese sehr halt berichtete, reale Situation. Und dachte dann einfach, dass das gut getroffen ist. Also, dass das nicht, dass ich das beurteilen kann, aber es hat mich halt daran erinnert, wie der das erzählt hat und habe das darin wieder erkannt. Die Situation von tatsächlich vorhanden, also von realen afrikanischen Staaten, wenn sie sich irgendwie diesen weißen alten Typen gegenübersehen, die irgendwie nicht kein Deut drüber nachdenken, wie sie gerade andere Menschen mit denen umgehen. Irgendwie so. Ja, daran hat mich das erinnert und deswegen fand ich das eine starke Szene. Und ja, das war so toll, wie er da einfach nur lächelt und halt nicht einfach nur im Sinne von, haha, wir haben die Fiktion von enormer wirtschaftlicher oder kultureller Macht im Rücken, sondern, also weil das ist ja in dem Sinne dieser Comic, also dass die quasi, ja, was können die uns bieten und die haben ja dieses Material und all diese Technologien. Nein, ich finde, die Szene hat eben auch diesen sehr realen Hintergrund. So. Ganz genau. So, das fand ich super Abschlussszene. Und dann die andere Abschlussszene ist ja dann wieder eher Avengers, aber diese Abschlussszene für diesen Film fand ich enorm stark. Und einfach dieses leise Lächeln. Ja. Cool. Yeah. Das war jetzt nur so ein Zusatz. Der richtige Film ist da dann zu Ende, wo T'Challa von der UN steht, genau. Und dann mit seiner Generalin neben sich. Sie war dabei, war nachher. Also das fand ich auch. Also es war so ein gutes Bild. Ah ja, Okoye und Nakia waren da neben ihm, ja. So, ja. Dann ist das auch ein schöner Abschluss für unseren Podcast, hätte ich gesagt. Ja, passt für mich, ja. Ja, wir wissen noch nicht zeitlich, aber als nächstes steht wieder eine zusammenfassende Podcast für Agents of S.H.I.E.L.D. an. Es ist ja wieder weitergegangen. Ihr wisst, wo ihr uns hört. Wir versuchen wirklich ebenso dieses einmal im Monat mindestens beizubehalten. Hat Spaß gemacht wieder. Genau. Wenn ihr Bock habt, schaut doch vorbei auf unserem Blog www.feministpodcastagency.wordpress.com und schreibt uns eine Nachricht. Und wir bemühen uns weiterhin, irgendwann mal noch bei iTunes zu landen und wo man sonst Podcasts kriegt. Und wir waren Ann-Sophie und Nuria. Und wir sagen Tschüss. Sorry. Ja, tschüss. Ciao. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, es ist nicht extra. Fair.